Erstens ist die Botschaft, die Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem erhielt. Zweiter, in der Zukunft wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, festgegründet sein. Er wird der höchste Berg sein und über alle Hügel ragen, so dass alle Völker zu ihm kommen werden. Dritter, viele Völker werden sich auf den Weg machen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Jakobs. Er soll uns seine Wege zeigen, damit wir nach seinen Regeln leben können. Denn vom Zion wird die Lehre kommen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Vierter, der Herr wird zwischen den Völkern richten und vielen Nationen Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern umschmieden. Kein Volk wird mehr das Schwert gegen ein anderes erheben, und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Fünfter, ihr Nachkommen Jakobs, kommt. Lasst uns im Licht des Herrn leben. Sechster, denn du hast dein Volk, die Nachkommen Jakobs, verlassen. Sie sind voll von Wahrsagerei aus dem Osten und haben Zauberer wie die Philister. Sie verbünden sich mit Fremden. Siebter, ihr Land ist voller Silber und Gold, ihre Schätze sind unermesslich. Auch ist ihr Land voller Pferde und ihre Streitwagen sind unzählbar. Achter, ihr Land ist auch voller Götzenbilder. Sie beten das an, was ihre eigenen Hände gemacht haben. Neunter, deshalb beugt sich der Mensch und erniedrigt sich. Du kannst ihnen nicht vergeben. Zehnter, versteckt euch in den Felsen und im Staub vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner majestätischen Herrlichkeit. Elfter, der Stolz der Menschen wird gebrochen und ihr Hochmut erniedrigt. An diesem Tag wird allein der Herr erhöht sein. Zwölfter, denn der Tag des Herrn, des Allmächtigen, wird kommen. Er wird über alles Stolze und Hohe kommen, damit es erniedrigt wird. Dreizehnter, er wird über alle hohen und prächtigen Zedern des Libanon kommen und über alle Eichen von Baschan. Vierzehnter, er wird über alle hohen Berge und über alle hohen Hügel kommen. Fünfzehnter, er wird über jeden hohen Turm und über jede starke Mauer kommen. Sechzehnter, er wird über alle großen Schiffe und über alle wertvollen Kunstwerke kommen. Siebzehnter, dann wird der Stolz der Menschen gebrochen und ihr Hochmut erniedrigt. An diesem Tag wird allein der Herr erhöht sein. Achtzehnter, und alle Götzenbilder werden verschwinden. Neunzehnter, die Menschen werden sich in Felshöhlen und Erdlöcher flüchten vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner majestätischen Herrlichkeit, wenn er aufsteht, um die Erde zu erschrecken. Zwanzigster, an diesem Tag werden die Menschen ihre Götzenbilder aus Silber und Gold, die sie zur Anbetung gemacht haben, den Ratten und Fledermäusen wegwerfen. 21. Sie werden sich in Bergspalten und Felsrisse verkriechen vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner majestätischen Herrlichkeit, wenn er aufsteht, um die Erde zu erschrecken. 22. Verlasst euch nicht auf Menschen, die nur Atem in der Nase haben. Denn warum sollte man sie achten?